Erster Gott ist gut zu uns. Er gab uns diese Aufgabe. Deshalb haben wir keine Angst. Zweiter, wir lügen nicht. Wir verändern Gottes Wort nicht. Wir sagen die Wahrheit. Alle Menschen können das sehen. Gott sieht es auch. Dritter, manche Menschen verstehen die gute Nachricht nicht. Sie ist für diese Menschen wie versteckt. Vierter, der Herr dieser Welt macht sie blind. Sie sehen das helle Licht von Christus nicht. Christus ist wie Gott. Fünfter, wir reden nicht über uns selbst. Wir sagen, Jesus Christus ist der Herr. Wir sind eure Diener für Jesus. Sechster, Gott sagte, Licht soll im Dunkeln leuchten. Er macht es auch in unseren Herzen hell. So erkennen wir Gottes Herrlichkeit bei Jesus. Siebter, wir sind wie schwache Töpfe aus Ton. Aber wir tragen einen großen Schatz. Die große Kraft kommt von Gott, nicht von uns. Achter, wir haben oft große Probleme. Aber sie machen uns nicht kaputt. Wir wissen oft nicht weiter. Aber wir geben nicht auf. Neunte, Menschen jagen uns. Aber Gott lässt uns nicht allein. Wir fallen hin. Aber wir sterben nicht. Zehnter, wir sind immer in Gefahr wie Jesus. So zeigt sich das Leben von Jesus an uns. Elfter, wir leben, aber wir sind oft in Todesgefahr für Jesus. So sehen alle Menschen das Leben von Jesus in uns. Zwölfter, der Tod arbeitet an uns. Aber das neue Leben arbeitet in euch. Dreizehnter, wir glauben an Gott. In der Schrift steht, ich glaube, deshalb rede ich. Wir glauben auch und deshalb reden wir. 14. Gott machte Jesus wieder lebendig. Wir wissen, Gott macht auch uns mit Jesus lebendig. Er bringt uns zu sich. 15. Das alles passiert für euch. Immer mehr Menschen danken Gott. So wird Gott geehrt. 16. Deshalb verlieren wir nicht den Mut. Unser Körper wird alt und schwach. Aber unser Herz wird jeden Tag neu. 17. Unsere Probleme sind jetzt nur kurz und leicht. Sie bringen uns eine sehr große Freude. Diese Freude bleibt für immer. 18. Wir schauen nicht auf die Dinge, die man sieht. Wir schauen auf die Dinge, die man nicht sieht. Sichtbare Dinge vergehen. Unsichtbare Dinge bleiben ewig.